Wolokolamska Chaussee 3, das Duell. Das war im Juni, in dem schwarzen Monat, im fünften Jahr der Republik, den wir gestrichen haben aus unserem Kalender. Im fünften Jahr der Republik, für unsere Feinde war es ein Jubelmonat, weil beinahe wäre es unser letztes Jahr gewesen. Vielleicht das, erste Jahr vom letzten Krieg. Wenn uns die Panzer nicht, zum zweiten Mal gewonnen. Ich saß an meinem Schreibtisch im Büro im VEB Oktober oder Fortschritt, draußen der Volksmund, Freiheit, Russen raus und Spitzbart weg und Deutschland über alles. Und vor mir balancierte auf dem Stuhlrand mein Stellvertreter, und auf meinem Schreibtisch lag zwischen uns das Schild von meiner Tür, auf dem Freiheit und Russen raus und Spitzbart weg und Deutschland über alles. Und auf meinem Schreibtisch lag zwischen uns das Schild von meiner Tür, auf dem Direktor und mein Name stand. Von meinem Stellvertreter demontiert wie eine Kriegserklärung. Und ich sah ihn balancieren, 7 Jahre her, auf einem anderen Stuhlrand, zwischen uns kein Schreibtisch damals, und kein Namensschild, sondern ein Weltkrieg und 10 Jahre Zuchthaus. Der Regen schlug auf das Barackendach und seine Jacke war aus Uniformstoff, mein Anzug Kammgarn aus Nazi-Beständen. Gesagt, als du die Jacke angezogen hast in Feldgrau, die du jetzt schwarz gefärbt hast, trägst du Trauer? Du wirst studieren und wenn ich dich an den Haaren auf die Schulbank schleifen muss. Du wirst studieren und wenn ich dich an den Haaren auf die Schulbank schleifen muss. Und jetzt saß er vor mir, mein Stellvertreter, als Delegierter vom Streikkomitee. Was für ein Komitee? Generalstreik. Was für ein Streik? Soll das ein Witz sein? Streikkomitee. Willst du meinen Stuhl? Generalstreik. Lange genug warst du mein Stellvertreter. Streikkomitee. Du wirst doch wissen, wie du mir ein Bein stellst. Generalstreik. Die Schreier draußen brauchst du nicht dazu. Generalstreik. Vom Westen aufgehetzt. Du machst es leicht vom Westen. Oh, was ist leicht? Aufgehetzt, die Schreier schreien es außen. Warum sagst du nicht gleich Arbeiter, Pöbel? Wer streikt hier gegen wen? Wo leben wir? Da ist das Fenster, wenn du's wissen willst. Ich sah ihn auf der Schulbank Blut und Wasser schwitzen im Nahkampf mit der Mathematik. Das wollte nicht hinein in seinen Schädel. Ich schaue, dass ich mich etwas nicht begreife und was ich weiß, vergesse ich an der Tages und Gott. Unser Professor sagt, es ist genetisch. Der eine hat es und der andere nicht. Schuf dann sein Bein, kann sein leichter und zerreißen. Arbeitet werden, Arbeiter und werden auch gebraucht. Warum hast du mir nicht geglaubt, als ich es dir kein Ingenieur. Das könnte dir so passen. Das könnte dir so passen, sagte ich und deinem, wie heißt dein Professor, und dem werde ich zeigen, wo der Hammer hängt. Und ich erkannte ihn an seiner Stimme. Die hatten 13 Jahre nicht verändert. Im Hörsaal Dresden 1934. Draußen marschierte die SA. Wir hockten über den Formeln, dann die Unterschrift. Man hielt uns ein Papier unter die Nase. Juden und Kommunisten aus dem Hörsaal. Wer schreibt, der bleibt. Du hast die Mathematik gewählt. Mein Studium war das Zuchthaus und das Einmaleins des Überlebens. Meine Mathematik 20 Semester lang. Arbeiterbauernfakultät? Ein Witz. Das ist Tierquälerei, wenn Sie mich fragen. Ich will nicht sagen, die Intelligenz ist erblich, aber wie man aufwächst, denkt man. Das braucht Generationen. Die Natur macht keine Sprünge. Die Natur macht keine Sprünge. Die Natur. Also auch wie gesagt. Alles sehr markant. Machen wir mal. Die Natur macht keine Sprünge. Die Natur macht keine Sprünge. Wir sind nicht die Natur. Das wird sich zeigen, sagte der Professor. Er hatte meine Stimme nicht erkannt. Mein Stellvertreter riss das Fenster auf. Schmeckt dir der Rauch? Dort brennt das neue Deutschland. Er lachte, als ich nach dem Telefon griff. Das letzte Argument, das letzte Argument, das letzte Argument, die erste Hilfe. Du kannst dich nur noch bei dir selbst anzeigen. Deine Genossen sind auf Tauschation. Hörst du das Rauschen in der Ton? Ich sah ihn an der Tafel ausgelacht, wenn sich in seinem Kopf die Formeln drehten. Ich saß mit ihm die Nacht durch vor der Prüfung. Es war wie ein Duell. Mein Feind, sein Prüfer, der mir durch eine Unterschrift voraus war, 20 Semester in Mathematik, und meine Waffe, er, dem sie nicht in den Kopf ging. Ich dachte, wem gehört das Clownsgesicht, aus dem die lang vergrabenen Worte platzten, Streikkomitee und Generalstreik? Wem die Hamsterbacken und die Magenfalten, Schleifspur der Kompromisse und der Prämien? Vor meinen Augen ein vergessenes Bild. Ein Maurer zum Minister avanciert, von Spanien durch die Lager ins Büro. Er stand auf seinem Schreibtisch, sang und hörte nicht auf zu singen, bis sie ihn wegschafften. Vom Ministerium in die Charité, von seinem Schreibtisch in die Gummizelle, sang zwischen Akten, Zahlen und Bilanzen sein Spanienlied. Madrid, du wunderbare. Madrid, du wunderbare. Mamita mia, dich wollten sie nehmen. Und als sie ihn festschnallten auf der Pritsche, halb war es ein Schreien, halb war es ein Flüstern, gib mir ein Gewehr und zeig mir einen Feind. Doch deine treuen Söhne, doch deine treuen Söhne, Mami, ein Opfer des Papierkriegs sozusagen, gefallen an der Front der Bürokratie. Ich selber hatte Spanien nie gesehen. Ich nahm den Schlips ab, zog die Jacke aus, den Rauch vom neuen Deutschland in der Nase, im Ohr das Lachen meines Stellvertreters, der mein Produkt war, und das Spanienlied von dem Genossen aus der Gummizelle. Ich zeig dir, wo Gott wohnt. Weißt du, wovon du redest? Weißt du's nicht? Ich zeig dir, wo Gott wohnt. Stalin ist tot. Weißt du, wovon du redest? Weißt du's nicht? Ich band den Schlips um. Streikkomitee. Zog die Jacke an. Generalstreik. Und etwas würgte mich. Streikkomitee. Ein Klumpen Zeit. Generalstreik. Und? Und mein Gedächtnis wo bleiben die Panzer, dachte ich. Sie müssen kommen und sie werden kommen, die uns geboren haben. 45 zum zweiten Mal mit dem Geruch von Öl und Stahlstaub und Schweiß der Soldaten. Mein Gedächtnis wusste, wenn die Luft nach Rauch schmeckt, kommen die Panzer. Sie müssen kommen Und sie werden kommen. Die Panzer. Unser letztes Argument. Und mit dem gleichen Atem der Gedanke, 4 Jahre an der Macht und so weit sind wir. Die Panzer, unser letztes Argument. Und plötzlich hörten wir die Stille draußen. Dann kamen sie. Er hörte sie zuerst. Wir werden wieder an die Brust genommen. Die Amme ist schon unterwegs, sie fährt. T34 und hat Milch für alle. Dem einen schmeckt sie und dem anderen nicht. Aber sie stillt in jedem Fall und ich. Ich hätte es wissen müssen, ich zuerst. Einmal ist keinmal wie die Russenpanzer, Geburtshelfer der Deutschen Republik. Hab ich gesagt, Stalin ist tot, heil Stalin. Da kommt er, das Gespenst im Panzerturm. Unter den Ketten fault die rote Rosa. Breit wie Berlin, hier sind die Totengräber. Jeder an seinem Platz im Leistungslohn. Wir wissen, wie man tafelt mit Gespenstern. Die Nacht ist kürzer am kalten Buffet. Hier ist Papier, setz dich auf deinen Hintern, schreib deine Selbstkritik. Du weißt den Text, nach der Gesichtskontrolle die Kosmetik. Ich kenn die Bibel, sagte er und saß an meinem Schreibtisch schon. Wer schreibt, der bleibt. War's so? Du weißt den Text. Und als ich seinen Rücken sah, gekrümmt auf das Papier, auf meinem Schreibtisch, und seine Pause vor der Unterschrift war 20 Jahre lang nach meiner Uhr, sehnte ich mich zurück in meine Zelle, im Zuchthaus Brandenburg, zum ersten Mal, einen Herzschlag lang. Er gab mir das Papier mit seiner Unterschrift. Ich warf das Schild in den Papierkorb, seine Kriegserklärung, und klaubte es heraus aus dem Papierkorb und stopfte es in meine Jackentasche und stopfte seine Selbstkritik dazu. Durchs offene Fenster wehte der Geruch von saurer Asche, von gelöschten Bränden, von Bäumen und Metall und Hundescheiße. Und in dem grauen Himmel von Berlin tanzten die schwarzen Flocken aus Papier. Wir sahen uns nicht an. Nach dem Handschlag wischten wir jeder seine Hand ab am Revers. Dann gingen wir zurück in unsere Arbeit. Des Gregor Samsa. Ich hatte einen Traum. Es war ein Albtraum. Ich wachte auf und alles war in Ordnung. Genosse, Ober, alles ist in Ordnung. Kein Vorfall, keine Ordnungswidrigkeit und kein Verbrechen. Unsere Menschen sind wie sie im Buch und in der Zeitung stehen. Das will ich sehen. Vielmehr, das will ich nicht sehen. Das ist das Ende. Weißt du, was du redest? Bist du verrückt geworden? Keine Panik. Das muss ein Irrtum sein, eine Verschwörung. Du bist das Werkzeug. Weißt du es oder nicht? Kopf oder Kragen? Das ist dir die Frage. Ich weiß nicht, was du meinst. Es ist die Wahrheit. Wir haben es geschafft, Genosse Ober. 10 Jahre Tag- und Nachtschicht, nicht umsonst. Ordnung und Sicherheit. Das war es doch. In jeder Schulung. Unser Produktionsziel. Ja, und Bewusstsein. Und wo andere ein Bewusstsein haben, ist bei dir ein Loch. Vielleicht bist du nur objektiv ein Feind. Für Dummheit gibt's Bewährung. Ich erklär's dir. Nur für den Dienstgebrauch. Wir produzieren Ordnung und Sicherheit. Ja. Und Bewusstsein. Ja, und Bewusstsein. Richtig. Und die Mutter der Ordnung ist die Ordnungswidrigkeit. Der Vater der Staatssicherheit ist der Staatsfeind. Und wenn das Licht in allen Köpfen brennt, bleiben wir sitzen auf unserem Bewusstsein. Das Spiel heißt Räuber und Gendarm. Das Spiel hat Regeln. Regel Nummer 1 ist, eine Hand wäscht die andere. Und den will ich sehen, der sich die Hände wäscht mit einer Hand. Kurz, Räuber und Gendarm sind eine dialektische Einheit. Unser täglich Brot ist das Delikt, Mord unser Sonntagskuchen. Der Staat ist eine Mühle, die muss mahlen. Der Staat braucht Feinde, wie die Mühle Korn braucht. Der Staat, der keinen Feind hat, ist kein Staat mehr. Ein Königreich für einen Staatsfeind. Wer, wenn alles hier in Ordnung ist, braucht uns. Ich kann aus meinem Schreibtisch Kleinholz machen und Feuer legen mit dem Kaderakten. Wir können unsere Uniform ausziehen und an den Nagel hängen und uns selber, wenn es der Nagel aushält, gleich dazu. Was machst du? Meine Uniform ausziehen. Du bist im Dienst und nicht am FKK-Strand. Was suchst du? Einen Strick und einen Nagel. Nach Dienstschluss, wenn du dich aufhängen willst. Erst wirst du deinen Fehler abarbeiten. Du bist zurückgewichen vor den Fakten. Und hast von unserer Wahrheit dich entfernt. Durch blinden Glauben an den Augenschein. Denn kein Fakt ist ein Fakt, er auf uns hört. Sonst, wozu tragen wir die Uniform? Und ein Gehirn unter der Mütze. Sein bestimmt Bewusstsein in der Vorgeschichte. Im Sozialismus ist es umgekehrt. Was hier gebraucht wird, ist ein anderes Feuer, als was ein klein gehackter Schreibtisch hergibt oder ein Wäschekorb voll Kaderakten. Und wenn du deinen Fehler korrigiert hast, brauchst du nach Dienstschluss dich nicht aufzuhängen. Der Orden ist dir sicher, die Prämie. Jetzt geh und fahr bei Rot über die Kreuzung. Bei Rot über die Kreuzung? Ich? Und zwar in Uniform, das ist ein Befehl. In Uniform? Bei Rot über die Kreuzung? Wenn dir der Orden nichts bedeutet und die Prämie auch nicht, bist du noch ein Mensch? Wie stehen wir da und was soll aus uns werden, wenn unsere stärkste Waffe nicht mehr greift? Der ökonomische Hebel. Und jetzt denk an deinen Dienstalt. Keine Diskussion mehr. Mein Diensteid sagt, bei Rot über die Kreuzung ist eine Ordnungswidrigkeit und mein Bewusstsein sagt, das kostet Menschenleben. Hier geht es um die Sache Menschenleben. Wir alle müssen Opfer bringen und gesetzt den Fall, es ist dein Menschenleben, vor Dienstschluss ist es unser Menschenleben, das auf der Kreuzung bleibt. Das Denkmal ist dir sicher wie der Orden und die Prämie. Wenn es dir um deinen Diensteid geht, niemand verbietet dir, dich anzuzeigen. Mein Diensteid sagt, ich selber zeig dich an, wenn du bei Rot über die Kreuzung fährst. Aber der Hund läuft nicht vor dem Hasen her. Erst das Delikt und dann die Strafanzeige. Und unsere Lage fordert jetzt, dass einer bei Rot über die nächste Kreuzung fährt. Er fuhr bei Rot über die Kreuzung und in Uniform im Dienst und in der Stoßzeit. Die 9. Symphonie, der Streifenwagen mit Trillerpfeifen und Sirenen ging in jedes Ohr. Das Feuer auf der Kreuzung, ich sah den Widerschein vom Schreibtisch aus, war infernal. Ich biss in meinen Schreibtisch, damit ich nicht den lauten Jubel ausbrach über die Ordnungswidrigkeit im Dienst, hielt meine Beine mit den Armen fest, damit sie keinen Freudentanz aufführten in Uniform. Ich nahm die Mütze ab. Genosse, du bist nicht umsonst gestochen. Gefallen an der Front der Dialektik. Wie löst man einen Widerspruch? Indem man sich hineinbegibt, geradeaus, kein Blick nach rechts und links, und er zerreißt dich, wie Jesus, den das Kreuz zerrissen hat, oder Prometheus, den sein Felsen sprengt. Wir werden seinen Tod frisieren müssen. Denkmal des unbekannten Ordnungshüters. Nicht alles, was den Massen dient, verstehen die Massen, jedenfalls nicht gleich. Und plötzlich auf meinem Schreibtisch stand der teure Tote. Die Uniform brandneu. Die Schulterklappen hatten sich schon zu Flügeln ausgewachsen. Genosse, Ober, alles ist in Ordnung, die Dialektik wiederhergestellt und die Organe arbeiten normal. Er bückte sich und sank an meinem Ohr. Und Stalin soll mich holen, wenn ich weiß, was es bedeuten sollte, etwas wie, denn, oh, zerbrochen ist das Steckenpferd, stand auf und drehte eine Pirouette. Flog durch das Fenster mit zwei Flügelschlägen und als ich aufstehen wollte und ihm nachsehen in seiner Flugbahn, etwas wie ein Blitz durchzuckte mich, ein Schmerz wie eine Schweißnaht. Ich war mit meinem Schreibtisch fest verwachsen und fest mit mir verwachsen war mein Schreibtisch. Ich zog und zerrte, Kampf mit allen Vieren. Schreibtisch, den Bauch kein Rettungsring, so macht Bewusstsein Sitzfleisch aus uns allen. Mein Schreibtisch ist mein Kaukasus, mein Kreuz. Der Kommunalentraum vom Ich zum Wir, das ist es also. Soll das alles sein? Die Hochzeit von Funktion und Funktionär, bis dass der Tod uns scheidet? Ich und mein Schreibtisch. Wer gehört jetzt wem? Der Schreibtisch ist volkseigen. Was bin ich? Unten ein Schreibtisch, oben noch ein Mensch. Kein Mensch mehr, sondern eine Menschmaschine. Ein Möbelmensch oder ein Menschenmöbel. Die Akten meiner unteren Organe. Ich bin ein Vorgang. Legt mich zu den Akten. O Personalunion von Holz und Fleisch, wie scheißt ein Schreibtisch und was frisst er? Wie erfüllt er seine ehelichen Pflichten? In meinem Kopf dreht sich ein Karussell. Mein Dokument, muss ich es ändern lassen? Sind wir Genossen? Oder ein Genosse? Und warum läuft das Wasser mir im Maul zusammen, wenn ich die Dienstordnung sehe, die an der Wand hängt? Und auf deinem Holz, habe ich gesagt, auf deinem Holz, auf unserem. Das Telefonbuch, Hummer, altes Möbel, den Feierabend, können wir vergessen. Arbeit und Freizeit beißen sich nicht mehr. Das ist Kapitel 3 der Weltgeschichte. Auf allen Vieren zum aufrechten Gang. im Qualitätssprung auf den Klassenstandpunkt, jeder sein eigenes Denkmal sozusagen. Der Klassenstandpunkt ist der Denkmalsockel, gut Holz und Dialektik stillgestanden, heilig die Lösung aller Widersprüche. Ha, Tinte ist ein ganz besonderer Saft. Kein Alkohol im Dienst. Rauchen verboten, besondere Vorkommnisse keine. Ordnung und Sauberkeit und Sicherheit und Sau. Bedienung, eine Akte zum Verzehr und ein Schreibtisch zur Reproduktion. Bergkeit und Sicherheit und Sau. Was knackt in unserem Holz? He? Ist der Wurm drin? Hilfe! Teil 5, der Findling. Er saß mir gegenüber in der Sprechzeit, meine 5 Jahre lang im Zuchthaus Bautzen. Er predigte mit Marx und Engels zum für sein Arbeiterparadies. Ich sah, wie seine Lippen sich bewegten und zwischen den Zähnen seine Zunge, Schweiß in seiner Stirn, wenn er in Fahrt kam, Tränen. Und was er sagte, war wie nicht gesagt in meinem Umzug von Berlin nach Bautzen. In einer nicht vergessenen Sommernacht im Jahr der Panzer 1968. Ich kein Wort und keine Silbe seine Sprechzeit lang, aber ich tat ihm den Gefallen und kassierte die Geschenke und sein Rücken war krummer jedes Mal, wenn er zurückging in seine Hölle, die sein Paradies war. Und ich durfte zurück in meine Zelle, dort lernte ich, was man zum Leben braucht. Glas fressen oder Klingen kauen zum Beispiel, setzt die Gefängnisordnung außer Kraft. Mein zweiter Umzug war mit Brief und Siegel. Mit willst du wirklich, weißt du, was du tust? Hier hast du Wohnung, Arbeit, Sicherheit. Dort gilt der Mensch nicht, nur das Kapital. Mit meinen Wunden, die aufplatzen, wieder und wieder, wenn sie nur mit Fingern zeigen auf meine Narben. Jetzt in West-Berlin. Halbstadt der Alten und der neuen Witwen. Leichen im Keller und Geld auf der Bank. Leichen mit Davidstern in Braun, in Felsrauch. Zerbrochen von Metall, zerkocht in Panzern. Rauch aus dem Schornsteinstaub im Boxenteppich. Denkmal in Plötzensee am Fleischerhaken. Verschwundene Tafel am Landwehrkanal. Der Schornsteinrauch. Das jüngste Grab bewohnt der Kindertraum von einem Sozialismus ohne Panzer. Räumen Sie den Kultusstand, räumen Sie den Kultusstand. Weiterwerfer, und pflegen Ihre Gräber, Hunde, Katzen und Ihren Kontostand. Bis die Leiche ins Paradies kommt, wer es kaufen kann. Und ich bin der Tod, ich komme aus Asien. Das Messer steckt, aber das Herz schlägt weiter. Das Heimweh ist ein Brechreiz, ist ein Blutsturz. Es regnete, als ich vor seiner Tür stand, Hand auf dem Klingelknopf, ein nasser Hund. Ich sah nur seinen Schatten, Licht, Mucken. Weißt du, wie spät es ist? Es gibt doch Leute, die brauchen ihren Schlaf für ihre Arbeit. Und deine Mutter, du weißt, dass sie krank ist. Es interessiert dich nicht, das weiß ich auch. Und was an ihrem Leben frisst, bist du. Bist du. Du nicht. Du nicht. Sie sind hinter mir her, das Flugblatt. Er fragt dann nicht, wer und was für ein Flugblatt. Und wenn du wissen willst, was für ein Flugblatt. Du bist betrunken, geh, schlaf deinen Rausch aus. Gegen den Einmarsch der Bruderarmeen, so heißt es doch. Ich hab auch einen Bruder in Prag, das heißt, ich hatte einen Bruder in Prag. Ein Haufen Asche ist da jetzt, ein Knochenbündel und ein Brandgeruch. Er hat sich selbst verbrannt in Prag, mein Bruder. Verrückte gibt es überall. Verrückte, Verrückte? Ich weiß, wer hier verrückt ist. Weißt du das? Dann weißt du auch, was jetzt passieren wird. Ich bin nicht irgendwer, du bist es auch nicht. Wenn ich es auch wollte, ich kann nichts mehr tun, nicht vor mir selber, nicht vor der Partei, als hätte ich dein Geständnis nicht gehört. Geständnis, sagte er. Und ich? Geständnis? Wenn einer hier gesteht, dann bist es du, Genosse Vater, und mein Vater nicht. Wie oft hab ich gewollt, du wärst mein Vater, statt der Genosse, der mich adoptiert hat, mein Feind in jedem Stellvertreterkrieg, den ihr geführt habt, im Namen der Sache. Krieg gegen lange Haare, Jeans und Jatz, mit Hände hoch im Polizeirevier, Gesicht zur Wand und stehen, bis du umfällst. Was eure Sache ist, weiß ich jetzt auch. Mit Panzerketten auf den Leib geschrieben, habt ihr sie unseren Menschen. Eure Sache. Zieh deinen Mantel aus, du bist durchnässt. Zieh meine Jacke an, sie passt dir. Oder? Dreht die Trommel! Ich glaube nicht, dass mir deine Jacke passt. Zieh den Mantel aus. Ich hab dich aufgelesen aus den Trümmern, ein Bündel Elend. Ich kam aus dem Lager, zerprügelt mein Geschlecht. Kein Kind mehr, du warst meine Zukunft. Alles haben wir in dich hineingestopft. Das ist der Dank, das Hakenkreuz in Leipzig an der Tafel, in Dresden auf der Brücke dein Geschmier, Freiheit und Russen raus. Freiheit für wen? Das hieß 10 Jahre Zuchthaus unter Brüdern. Für dich war es eine andere Schule und ein neuer Studienplatz. Bedank dich und auf Knien bei deiner Mutter, so wie ich auf Knien gekrochen bin, vor der Partei für deine Freiheit. Und beeil dich, ihr Krebs kann nicht warten. Russen raus, was weißt du? Uns alle hätten sie schon aufgehängt, wenn wir die Panzer nicht im Rücken hätten. Und was hat dir gefehlt in all den Jahren, seit ich dich aus dem Dreck gezogen hab? Ich will nicht wissen, wer dein Vater war. Vielleicht der Nazi, der mir mein Geschlecht zerprügelt hat im Lager beim Appell. Und keine Kinder mehr, nur dich. Wer bist du? Was dir gefehlt hat, weiß ich jetzt. Der Knüppel, der Knüppel. Der Knüppel, der Knüppel. Deine Lektion hast du gelernt im Lager. Jedem das Seine und Arbeit macht frei. Der Gleise nebenan stirbt meine Frau. Merkst du das auch schon? Wann hat sie gelebt? Und wenn du wissen willst, was mir gefehlt hat, seit du mich aus dem Dreck gezogen hast, hättest du mich liegen lassen in den Trümmern, frag deine Frau. Und wenn du deinen Arsch nicht hochkriegst aus dem Sessel, sag ich dir, was dir gefehlt hat und was mir gefehlt hat. Ihr Krebs, du kannst Genosse zu ihm sagen. Mein Hakenkreuz war auch aus deiner Schule. Wie redet man mit einem Leitartikel und wie umarmt man ein Parteiprogramm? Du hast mich mit Geschenken abgespeist und keine Antwort, wenn ich wissen wollte, wer recht hat und warum. Der Volksmund oder das neue Deutschland, eure Bilderbibel. Der Plattenspieler war für Budapest, für meinen Freund erschossen an der Mauer, muss es dann schon ein Renn-Ding-Ding-Ding-Ding-Motorrad sein. Das Blauhemd auf dem Sattel war ein Extra für das Zerrissene beim Fahren der Pelle am Morgen, als ich wusste, er ist tot. Vom roten Halstuch zum zerrissenen Blauhemd, das war mein Bildungsgang in deiner Schule. Das rote Halstuch, meine Nabelschnur, von meinen Tränen schwer vor 15 Jahren, als Stalin starb. Jetzt kann ich nur noch lachen. Dann sprangen mir die Tränen aus den Augen. Ich ging ins Nebenzimmer, wo die Frau starb, die meine Mutter war und war es nicht. Aber ich hatte keine andere Mutter. Ich hörte zu, wie sie mit ihrem Krebs sprach, zog meine Kleider aus, im Regen schwer, leckte den kalten Schweiß von ihrer Stirn, vermischt mit meinem Rotz, mit meinen Tränen. Ich legte mein Gesicht auf ihre Brüste, in denen jetzt der Krebs zu Hause war. Ihr Grabplatz auf dem Friedhof schon bezahlt? Ich legte meinen Kopf in ihren Schoß, der meine Heimat nicht gewesen war, weil keine Mutter mich geboren hat. Mein Vater eine leere Uniform und manchmal ein Gespenst in meinem Nacken. Dreh dich nicht um, dein Vater ist ein Schlechter. Ich sagte, ich will eine Tochter sein. Vergessen und vergessen und vergessen. Vergessen und vergessen und vergessen. Vergessen und vergessen und vergessen. Vergessen und vergessen. Das Thälmann-Lied. Die Partisanen vom Amour und Völker hört. Hört die Signale. Das rote Halstuch nass vom Stalin-Opfer und das zerrissene Blauhemd für den Toten, gefallen an der Mauer, Stalins Denkmal für Rosa Luxemburg, die Geisterstätte, vergessen, Kronstadt, Budapest und Prag, wo das Gespenst des Kommunismus umgeht, Klopfzeichen in der Kanalisation. Vergessen und vergessen und vergessen. Vergessen und vergessen und vergessen. Vergessen und vergessen und vergessen. Vergessen und vergessen und vergessen. Begraben immer wieder von der Scheiße. Und aus der Scheiße steht es wieder auf. Vergessen und vergessen und vergessen. Vergessen und vergessen und vergessen. Vergessen und vergessen und vergessen. Vergessen und vergessen und vergessen. Dreht seine Runden, geht seinen Gang. Ich weinte nicht, ich hatte keine Tränen, ging nicht ins Nebenzimmer, wo die Frau starb. Ich stand in meiner Schlammspur auf dem Teppich. Was? Was geht mich euer Sozialismus an? Bald schon, das läuft der ganz in Coca-Cola. Vergessen und vergessen. Oder der Brustkrebs einer fremden Frau. Vergessen und vergessen und vergessen. Warum nimmst du die Hand vom Telefon, wenn du die Nummer nicht mehr weißt? Ich kenn sie, ich hab sie nicht vergessen und die Nacht nicht, in der ich am Telefon stand wie jetzt du. Das war vor 7 Jahren, weißt du noch? Du kamst aus einer Sitzung, wo sie dir das Kreuz gebrochen hatten und es war sehr still in deinem Arbeitszimmer. Du hattest dich eingeschlossen und ich wusste, mit wem du allein warst. Hast du sie gesehen, die Bataillone eurer teuren Toten, die ihr gestrichen habt aus dem Kalender und ausgelöscht auf den Fotografien? Vergessen und vergessen und vergessen. Vergessen und vergessen und vergessen. Vergessen und vergessen und vergessen und vergessen und vergessen und vergessen und vergessen und vergessen. Wie hast du die Parade abgenommen? Die Hand zum letzten Gruß am Dienstrevolver, vorwärts genossen zum letzten Gefecht. War dir die Mündung an der Schläfe kalt? Hat deine Hand gezittert vor dem Druckpunkt, wie damals meine Hand am Telefon und deine jetzt und vor der gleichen Nummer? Und worauf wartest du, Genosse Vater? Misstrauen in die staatlichen Organe, Zweifel am sozialistischen Strafvollzug? Ein Minuspunkt in deiner Arkadeakte? Oh, warum, Genosse, rufst du uns auch jetzt an? Wenn ich so lange gewartet hätte damals, dein Platz im Heldengrab wäre nicht mehr frei. Warum ziehst du die Jacke aus? Ich friere. Willst du heraus aus deiner Uniform? Aus deinem Würgegriff mit Schlips und Kragen? Weißt du, ob du darunter noch ein Mensch bist? Nach jedem Vorlauf eine Selbstkritik? Ein neues Führerbild in jeder Kurve? Vielleicht, wenn du die Haut dir auch noch abziehst. Mit unseren Knochen haben wir und ihr jetzt, mit euren Knochen und mit anderen Knochen, ich weiß, was ihr gebaut habt, ein Gefängnis. Wenn hinter dir die Tür ins Schloss fällt morgen, weißt du den Unterschied, Gefängnisbier. Mit ich gewusst, was du mir damals nicht gesagt hast, als du nach Hause kamst. Vor 7 Jahren aus deiner Sitzung mit gebrochenem Kreuz. Mein bester Freund, erschossen an der Mauer. Er hat sie hinter sich, ich hab sie vor mir. Ich hätte keine Hand bewegt und keinen Finger. Und dein Augenblick der Wahrheit, im Spiegel das Feindbild, war dein letzter Augenblick. Der Maskenball, der Totenavantgarde, dein letzter Film. Vergessen und vergessen und vergessen. Vergessen. Der Fangschuss, deine letzte Parteiarbeit. Er sah mich an, die Hand am Telefon. Hab ich darum gebeten, dass du anrufst, wenigstens das wäre mir erspart geblieben. Das bleibt dir nicht erspart. Merk dir das Datum. Der Dienstrevolver ist kein Monopol im Sozialismus, keine Privilegien. Ich lege mich freiwillig zu den Akten. Mein Dienstrevolver ist das Mausoleum des deutschen Sozialismus. Und ich spiele mit Heimvorteil. Die Mauer ist volkseigen. Die Munition, die mich zerreißen wird, ist auch volkseigen. Und ich bin das Volk. Vergessen und vergessen und vergessen und vergessen und vergessen. Vergessen! Es trifft sich gut, dass hier 2 Trauerfälle ins Haus stehen. Keine Fragen, wenn du schwarz trägst. Vergessen und vergessen und vergessen und vergessen und vergessen. Ich wollte, ich wäre mein Vater, ein Gespenst in Uniform, das schlägt und tritt. Vergessen und vergessen und vergessen. Das Letzte, was ich hörte, war sein Weinen und seine Stimme, die dagegen anschrie. Erschießen sollen die dich, du Nazi-Bastard! Erschießen sollen die dich wie einen Hund! Dann das Geläut des Telefons, als er den Hörer aufnahm und wählte die Nummer. Sie hörten Wolokulamska-Chaussee von Heiner Müller und Heiner Goebbels. Sprecher Ernst Strötzner. Teil 1, russische Eröffnung, und Teil 2, Wald bei Moskau, nach Motiven von Alexander Beck. Musik Heiner Goebbels mit der Gruppe Megalomaniacs. Teil 3, das Duell, nach einem Motiv von Anna Segers. Musik Heiner Goebbels mit dem Kammerchor Hörbach. Leitung J. Eisenberg. Teil 4, Kentauren. Ein Gräuelmärchen aus dem Sächsischen von Gregor Samsa mit Alexander Kluge. Musik Heiner Goebbels Klavier und René Lussier Gitarre unter Verwendung der Leningrader Symphonie von Dmitri Schostakowitsch. Teil 5 Der Findling nach Heinrich von Kleist. Musik Heiner Goebbels mit der Gruppe We Wear the Crown. Komposition und Regie Heiner Goebbels. Produktion Südwestfunk, Bayerischer und Hessischer Rundfunk 1989.